Zeuge Paul Schaffer, Frankreich, Handelsdirektor, 40 Jahre, 126. Verhandlungstag, 11.01.1965. Zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jawohl. Herr Schaffer, Sie waren ebenfalls in Auschwitz. Wein? Wollen Sie uns bitte sagen, wann Sie hingekommen sind? En novembre 1943. Im November 1943. Und was war der Grund, weshalb Sie dorthin gekommen sind? Politische oder rassische Gründe? Aus rassischen Gründen. Aus rassischen Gründen. Und sind Sie von Frankreich aus dorthin geschafft worden? Ja. Wie groß war der Transport ungefähr, mit dem Sie gekommen sind? Je suis arrivé en, dans la région d'Auschwitz en 1942. En partant de Drancy en 1942, je crois que notre convoi comptait environ 1000 personnes. J'ai dit 43 avant. En 1942. Je suis arrivé à Auschwitz, enfin directement à Bobrek en 1943, mais j'étais déporté en août 1942. Ich wurde schon bereits im August 1942 deportiert. Unser Transport zählte ungefähr 1000 Personen. Würden Sie ein bisschen näher ans Mikrofon sich setzen, Herr Zeuge, damit wir besser verstehen? Im August 1942, und wohin wurden Sie damals deportiert? Tarnowitz. Nach Tarnowitz. Und wann wurden Sie, und im November 1943 von Tarnowitz? Nein, de Tarnowitz nous sommes partis six mois plus tard à Schopenitz. Von Tarnowitz sind wir sechs Monate später nach Schopenitz abgereist. Et en novembre 1943 seulement, nous étions amenés à Auschwitz. Und erst im November 1943 wurden wir nach Auschwitz gebracht. Waren das auch wieder etwa 1000 Mann? Non. Nein. Wie viel waren das ungefähr noch? Je ne saurais pas vous le dire avec exactitude. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Sind Sie mit der Eisenbahn dorthin transportiert worden? Ja. Und wo sind Sie ausgeladen worden? Dans la quarantaine. In der Quarantäne. Ja. Sind Sie in Birkenau ausgeladen worden oder in Auschwitz? In Birkenau. In Birkenau, an der sogenannten Rampe. Ja. Ja. Sind alle Angehörigen dieses Transportes ins Lager gekommen oder sind auch welche in die Gaskammern gekommen? Non, nous sommes arrivés tous dans la quarantaine et nous avons passé un examen de vigueur, si je puis dire, puisqu'on nous a fait courir pour vérifier si nous étions encore aptes au travail. Nein, wir sind alle in der Quarantäne angekommen und dann mussten wir eine Prüfung über uns ergehen lassen, eine sehr strenge, kann ich wohl sagen. Man ließ uns nämlich laufen, um zu sehen, also springen, um zu sehen, ob wir noch fähig seien zu arbeiten. Wo war dieser Quarantäneblock, wo Sie hingekommen sind? Je ne suis pas resté très longtemps, je suis resté deux, trois jours seulement à Birkenau. C'était le moment le plus difficile et je ne saurais pas préciser à l'heure actuelle quel était le numéro du bloc. Wir waren nur etwa zwei bis drei Tage in Birkenau und ich könnte in der Quarantäne und ich könnte also heute nicht mehr mit Genauigkeit angeben, welches die Nummer dieses Blocks war. Nach zwei bis drei Tagen sind Sie nach dem Stammlager gekommen. Ja. Und wissen Sie, in welchen Block Sie dann gekommen sind? Block 11. Block 11. Meinen Sie damit Birkenau oder meinen Sie Auschwitz I, das Stammlager in Auschwitz? C'était le camp de travail. Das war das Arbeitslager. Arbeitslager. In Birkenau. In Birkenau. In Birkenau. Und wissen Sie noch, welche Bezeichnung dieses Lager gehabt hat? SK. Ah, die Strafkompanie. Strafabteilung oder wie sie hieß, Strafkompanie, glaube ich, ja. SK. Strafkommando. Strafkommando. Und dieses Strafkommando war untergebracht in dem, welchem Lager? Dans les camps de travail, en quelque sorte un camp dans les camps, si je peux dire. Im Arbeitslager, es war sozusagen ein Lager im Lager. Ja, und zwar in dem Lager D, wenn es richtig ist. C'est exact. Ja, das ist richtig. Dora. Je crois. Ich glaube. Ja. Sie sind also noch im November 1943 in dieses Strafkommando gekommen. Oui. Ja. Und wer war damals, zunächst Blockführer von der Strafkommando? Emil Bednarek. Das war der Blockälteste. Mhm. Und wer war von der SS der Blockführer? Je me souviens simplement de SS Schulz, je crois. Sie glauben, ich erinnere mich nur an SS Schulz, glaube ich. Mais je me souviens pas nominativement d'autres responsables SS. Ja. Ich erinnere mich jedoch nicht an den Namen anderer verantwortlicher SS-Leute. Den Moll haben Sie nicht mehr gekannt. Je me souviens pas personnellement de son nom. Ich erinnere mich nicht persönlich. Aber Sie sagen, der Block älteste war Bednarek. Ja. Und wie sprach Bednarek mit Ihnen? In deutscher Sprache oder in welcher Sprache redet er Sie an? Si on peut appeler ça parler, il hurlait, il ne parlait pas. Wenn man das überhaupt sprechen nehmen kann, er hat gebrüllt, er hat nicht gesprochen. Und nun erzählen Sie uns bitte, wie Bednarek die Häftlinge behandelt hat, die bei ihm untergebracht waren. Si je peux me permettre d'attirer votre attention sur un livre qui a été écrit en 1947 par un de mes camarades, M. Erich Altmann. Il écrit dans son livre Mein Gesicht. S'il vous plaît. Un petit moment, s'il vous plaît. Darf ich mir gestatten, Ihre Aufmerksamkeit auf ein Buch zu lenken, das im Jahre 1947 von einem, 47, vous avez 47, oui. Von einem meiner Lagerkameraden, einem Herrn Erich Altmann, geschrieben wurde. In diesem Buch sagt er, de la page 72 à la page 92, notre séjour dans le bloc 11. Auf Seite 92. 72. Seite 72 bis 92, unser Aufenthalt im Block 11. Ja, nun würden Sie uns aus Ihrer Erinnerung noch einmal sagen, was Sie dort besonders noch als bemerkenswert in Ihrem Gedächtnis haben. Nous sommes arrivés dans le bloc 11, en fait, en qualité de spécialiste de la métallurgie et sélectionné par Simon Schuckert. Wir kamen in Block 11 als Spezialisten der Metallurgie an. Wir waren ausgewählt worden von Simon Schuckert. Nous sommes arrivés en novembre 43. Nous étions une cinquantaine, sélectionnés par un ingénieur de la maison de Siemens. Wir sind im November 1943 angekommen. Es waren etwa unsere 50. Wir waren ausgewählt worden von einem Ingenieur der Siemens-Werke. Et il avait recommandé de nous soigner, enfin de nous remettre un tout petit peu en forme, afin de pouvoir construire à quelques kilomètres de Birkenau l'usine de Siemens Schuckert, qui était exactement située à Bobrecht. Er hat empfohlen, dass man uns auf uns schaut, für uns sorgt und dass man uns wieder ein bisschen in Form bringt, damit wir die etwa 50 Kilometer weit weg die Fabrik Siemens Schuckert erbauen können, die dann tatsächlich auch erbaut wurde. In Bobrecht erbaut wurde. Et c'est pour cette raison, afin de ne pas nous perdre dans la masse du camp, nous avons été mis dans le SK, enfin dans le bloc 11. C'était uniquement pour nous préserver, en quelque sorte, pour nous maintenir groupés à l'intérieur du camp, que on nous avait amenés dans le SK, mais non pas en tant que punis, mm-hmm. plus particulièrement. Mm-hmm. Es war eigentlich, um uns zusammenzuhalten, damit wir uns nicht verlieren in der Masse der Lagerinsassen, dass man uns in diesen Block SK gebracht hat, um uns da also zusammenzuhalten und nicht eigentlich als Strafe. Welche Häftlingsnummer hatten Sie denn? 160.610. 10, ja. Eh bien, Bednarek ne pouvait pas voir que nous puissions bénéficier d'un traitement spécial. Alors que l'ingénieur... je dis que Émile Bednarek ne pouvait pas supporter voir que nous bénéficions d'un traitement spécial. Émile Bednarek konnte es nicht sehen, dass wir eine Sonderbehandlung erhielten. Nous avons ainsi subi des traitements très particuliers, notamment nous avons subi ces gymnastiques, particulièrement réputées d'ailleurs, puisqu'ils ont coûté la vie à pas mal de gens durant le séjour dans le bloc 11. Wir wurden daher verschiedenen besonderen Behandlungen unterworfen, unter anderem auch der ziemlich bekannten Gymnastik, die einigen Insassen das Leben gekostet hat. Würden Sie das bitte mal näher erzählen? Un soir, nous étions dans le bloc, il fallait se coucher dans l'espace de deux ou trois minutes, il fallait être couché, tout feu éteint. Wir waren in diesem Block, wir mussten uns innerhalb von zwei bis drei Minuten niederlegen, ausstrecken. Le SS Schulz, si mes souvenirs sont exacts, rentre dans le camp et dit, qui est-ce qui a fumé? Wenn ich mich genau erinnere, war es der SS Schulz, der in das Lager reinkommt und sagt, wer hat hier geraucht? Dans, je vous donne deux ou trois minutes, tout le monde doit sortir du Block et à coup de cravache, à coup de... Cannes, nous avons été poussés dehors à travers une porte qui faisait peut-être 1,50 m. Nous avons dû sortir. Un petit moment. Wir wurden also mit Peitschenhieben, wurden wir alle aus der Baracke gejagt. Wir mussten innerhalb von zwei bis drei Minuten alle im Freien sein. Und zwar durch eine Türe, die etwa anderthalb Meter nur breit war. Und wie viele Menschen waren da drin ungefähr? Le bloc devait contenir 200 personnes probablement. Ich glaube, der Block musste etwa 200 Personen enthalten. Et à l'intérieur donc du bloc 11, il y avait une cour. Cette cour qui était séparée du camp même. In dem Block 11 gab es auch einen Hof, der von dem Lager selbst getrennt war. Et c'est à l'intérieur de cette cour que nous devions courir. In diesem Hof mussten wir laufen. Là, il s'agissait de courir très rapidement. Tout autour, il y avait des BV, n'est-ce pas, les détenus qui étaient pour des raisons autres que raciales dans les camps, qui participaient, ainsi que Bednarek, évidemment, à cette gymnastique. Und zwar also mussten wir sehr, sehr schnell laufen. Und es war also in diesem Lager auch Häftlinge, die aus anderen als rassischen Gründen dort waren. Und die mussten schnell laufen. Ja, sie wurden angetrieben mit Laufen, immer schneller. Und wer hat das getan? Bednarek? Bednarek, bien sûr. Ich hörte gerade, als Sie den Namen nannten. Ja. Bednarek était participant, bien sûr. Ganz Bednarek sicher war Bednarek dabei. D'après ce que nous savions, Bednarek était professeur de gymnastique. Soweit wir wussten, war Bednarek Turnlehrer. Et il disait, bien, puisqu'il faut vous maintenir en forme, je me chargerai de vous maintenir en forme. En vous faisant de la gymnastique régulièrement, puisque nous ne sortions pas travailler tous les jours. Et chaque fois quand nous restions à l'intérieur du camp, nous étions donc à la merci de Bednarek. Bednarek sagte, ich werde euch schon in Form halten und werde euch turnen lassen, denn ihr müsst ja nicht jeden Tag zur Arbeit hinaus. Und so oft wir eben im Lager waren, waren wir auf Gnade und Ungnade dem Bednarek anheimgegeben. Ainsi, un jour, j'ai eu le malheur de rester dans le bloc. Eines Tages hatte ich das Pech, in dem Block zu bleiben. Et j'ai dormi une matinée, puisqu'il fallait le lever était à 4 heures du matin. Enfin, on était debout à 4 heures du matin. Wir müssen uns um 4 Uhr morgens mussten wir aufstehen. Ich schlief. Alors, après l'appel, je suis retourné dans le bloc. J'étais avec un autre camarade. Nous avons dormi sur cette couchette. Nach dem Appell bin ich dann mit einem anderen Kameraden in den Block zurückgekehrt und wir haben auf dieser Schlafstätte oder Pritsche oder was geschlafen. Alors Bednarek nous a surpris dans ses méfaits. Bednarek hat uns bei dieser Missetat überrascht. Et nous avons à cette cette occasion reçue avec sa canne dont il ne s'est séparé jamais, ou presque jamais. J'ai reçu personnellement 5 coups qu'il fallait que je compte, bien sûr, en embrassant un tabouret. Wir haben dann mit seinem Stock, von dem sich nie oder fast niemals trennte, Schläge erhalten. Ich selber habe 5 Schläge erhalten, die musste ich auszählen, während ich mich an einem Hocker festhielt. Quant à mon camarade qui était le suivant, il a reçu les 5 coups qui étaient les tarifs. Mein Kamerad kam nach mir, der erhielt ebenfalls die 5 Schläge, die das Tarif waren. Et nous étions accompagnés jusqu'à la cour, où nous devions rester dans les fameux Kniebeuge, enfin dehors, dans les froids. Dann wurden wir in den Hof gebracht und mussten da in der Kälte in der berühmten Kniebeuge verbleiben. D'autre part, une autre spécialité, c'était les fameux Läuse contrôlés. Unsere Spezialität war übrigens... Non, c'était pas notre, c'était la sienne. C'était pas notre spécialité, c'était la spécialité de Bednarek, les Läuse contrôlés. Ah, Bednarek, excusez-moi. Die Spezialität Bednareks war die berühmte Läusekontrolle. Ainsi, aussitôt que nous nous avait distribué les manger, enfin les repas, c'est-à-dire la ration de pain et ce qui accompagnait la ration de pain, nous devions nous déshabiller et vérifier nos chemises pour voir s'il y avait à l'intérieur des poux. Wir mussten also, sobald wir das Essen verteilt hatten und das Brot und was halt noch bei dem Brot dabei war, mussten wir uns entkleiden und unsere Hemden prüfen lassen, ob nous, das... Nous les devions les chercher nous-mêmes. Ah, nous-mêmes. Mussten also selber unsere Hemden prüfen, ob darin Flöhe waren. Läuse. Ainsi, après cela, nous passions au contrôle chez Bednarek. Et si Bednarek trouvait encore, après ce contrôle, des poux dans la chemise, nous étions... Enfin, il y avait un certain nombre de traitements particuliers, entre autres la douche froide, tout habillée, dans la douche qui était après la cour. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait les blocs d'un côté, il y avait la cour... Et après la cour, il y avait le lavabo, enfin ce qui servait de lavabo où coulait un mince filet d'eau, relativement toujours froid. Un moment. Wenn nach dieser Kontrolle, die von uns selbst ausgeführt wurde, Bednarek noch Läuse in unserem Hemd fand, dann wurden wir einer Sonderbehandlung unterworfen, nämlich der kalten Dusche völlig angekleidet. Ja. Diese Dusche war, der Zeuge hat das eben gezeichnet, wie Sie es vielleicht gesehen haben. Ja. Also, es war an der, am Hof, nach dem Hof, da war die Toilette oder was als Toilette diente. Und da, Waschraum. Und ein Waschraum. Und ein Waschraum. Ne? Ja. Ja, also ich habe das nicht ganz verstanden. Er hat gesagt, après la cour, das heißt also, nach dem Hof, war es innerhalb des Gebäudes? C'était à l'intérieur même du bâtiment. En quelque sorte, les blocs SK étaient composés d'une baraque, d'une cour, d'un lavabo et de WC. Ja, es war innerhalb des Gebäudes. Also es war sozusagen der Block SK bestand aus dem Hof, aus dem Waschraum und WC. Ja, das heißt also, in einem Raum, der als Toilette oder als Waschraum diente, in diesem Raum wurden Sie mit Brausen oder mit einem Schlauch abge... Mit Brausen, mit une sorte de douche. Mit Brausen, mit dem, also... Ceci est évidemment une chose, mais nous avions plusieurs fois subi des douches froides, et nous devions traverser la cour tout déshabillé, évidemment. Cela en plein hiver, bien sûr. Déshabillé, alors. Oui, mais ça, c'est d'autres circonstances. Unter anderen Umständen hatten wir mehrmals kalt duschen müssen und dann völlig unbekleidet mitten im Winter den Hof überqueren. Ja, den Hof überqueren, wohin? In die Baracke. Pour nous rendre de la douche à la baraque. Von der Dusche in die Baracke. War der Duschraum nicht der Baracke angeschlossen? Non. War das ein besonderes Gebäude? C'était à part. Il fallait traverser la cour pour y arriver. Das war gesondert, man musste durch den Hof gehen, um dahin zu kommen. Ist es dabei vorgekommen, dass Menschen getötet wurden? Je peux vous dire que nous sommes arrivés en novembre une cinquantaine. Et lorsque, enfin, l'usine de Bobrek a été construite, et lorsque nous avons pu quitter ce bloc, donc au mois de mai 1944, de notre première équipe, je ne crois pas que nous restions plus d'une vingtaine. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir etwa 50 waren. Und nachdem die Fabrik von Bobrek gebaut war und wir diesen Block verlassen konnten, das war im Mai 1944, da waren unsere nicht mehr als etwa 20. Ja, das ist richtig. Das haben Sie auch schon in Ihrem Brief geschrieben. Nun interessiert es uns hier in erster Linie zu erfahren, ob und inwieweit Bednarek ein Verschulden an diesem Tod dieser 30 Menschen vorzuwerfen ist. Il était en quelque sorte la main, il n'était pas la tête, mais il était la main. Er war sozusagen die Hand, er war nicht der Kopf, aber er war die Hand. Ich verstehe nicht, er war? Er war sozusagen die Hand, er war nicht der Kopf, aber er war die Hand. Il aurait pu aider à ce que nous survivions, il avait les moyens de nous aider. Er hätte uns helfen können zu überleben, er hatte die Mittel uns zu helfen. Et il a fait exactement le contraire. Und er hat genau das Gegenteil getan. Welche Mittel hatte er, um ihnen zu helfen? Il aurait pu simplement appliquer les ordres qu'il avait reçus en ce qui nous concerne. Er hätte einfach die Befehle, die er erhalten hatte, anwenden können in dem, was uns anlangte. Die Befehle gingen wohin? Wohinauf? Les ordres venaient de Siemens Schuckert. Die Befehle kamen von Siemens Schuckert. À travers le responsable du camp. Durch die Verantwortlichen des Lagers, durch die Lagerleitung. Et le responsable de Siemens était un SS de haut rang qui s'appelait Bontius. Il semblait avoir une influence très importante. Il avait une attitude extrêmement favorable et il avait demandé une double ration de nourriture pour nous et des vêtements également doublés. C'est-à-dire que nous avions droit à un deuxième manteau pendant les grands froids. Oran en Alger, c'était Oran en Alger, vous dites? Un SS de haut rang, vous avez... haut rang, oui. Haut rang en Alger? Non. Haut rang. Von hohen Rang. Ach so, excusez. Also der Leiter von Siemens Schuckert war ein SS, von hohem Rang. Der hatte eine ganz besondere Einstellung. Er hieß... Comment s'appelait? Il avait donné ordre. Bontius. Bontius. Bontius hieß er. Oberingenieur Bontius. Oberingenieur Bontius. Er hatte den Befehl gegeben, zunächst uns doppelte Rationen zu geben, um uns anständig zu ernähren und auch um uns besser zu kleiden, also uns noch ein Kleidungsstück zu geben. Les comportements de Bednarek étaient remplis de haine envers nous pour des motifs apparemment raciaux. Das Verhalten Bednareks gegenüber uns war. Je n'ai pas vu personnellement des gens mourir directement sous son traitement. Ich habe nicht persönlich Leute gesehen, die unter seiner Behandlung gestorben sind. Mais qui sont morts consécutivement à son traitement, c'est-à-dire au gymnastique, au froid, au traitement, au séjour prolongé dans la cour, cela est absolument certain. Aber welche, die unter den Folgen seiner Behandlung gestorben sind, durch die Gymnastik, durch das die Kälte und die langen, den langen Aufenthalt in den Hof, das ist sicher. Ja. Car, si vous permettez, je voudrais tout de même dire ceci. Rien n'interdisait à Benarek, après l'appel qui durait déjà suffisamment longtemps, de nous laisser pénétrer dans, à l'intérieur de la baraque. Ce n'est pas lorsque nous ne sortions pas travailler. Ich möchte sagen, also, dass es nichts Benarek gehindert hätte, uns nach dem Appell, der sowieso schon lang genug war, wieder in die Baracke gehen zu lassen, weil wir nicht immer zur Arbeit ausgingen. À cette époque, nous sortions de temps à autre, enfin une semaine sur quatre, pour la construction de l'usine, puisque nous étions réputés métallurgistes, et à l'époque, on construisait l'usine, donc on avait besoin des maçons et d'autres personnes, d'autres corporations. Alors nous, nous restions à l'intérieur du camp et Benarek, sous prétexte de la propreté de la baraque, nous maintenait à l'extérieur de la cour. Nous restions donc dans les froids et sans pouvoir pratiquement nous réchauffer. Enfin, nous étions ensemble, restés des heures entières. Une semaine sur quatre, vous travaillez seulement Pendant une certaine époque, nous travaillions une semaine sur quatre et nous restions trois semaines dans les camps à l'intérieur. Eine gewisse Zeit arbeiteten wir nur jede vierte Woche. Und zwar, weil wir Metallurgen waren und man beim Bau der Fabrik vor allem Maurer brauchte. Und während dieser Zeit hat Benarek uns unter dem Vorwand der Reinlichkeit in der Baracke den ganzen Tag in der Kälte im Hof gehalten. Wir hatten nicht die Möglichkeit, uns zu wärmen. Ja, und haben Sie gesehen, dass Menschen aufgrund dieser Behandlung direkt gestorben sind? Oder nur, dass sie durch diese allgemeinen Zustände im Lager nach und nach entkräftet wurden und dann starben? Das ist plutôt dans ce deuxième cas. Je ne l'ai pas vu personnellement mourir pratiquement sous des coups de Benarek. Je ne l'ai pas vu. Ja, so war es. Ich habe praktisch nicht niemanden gesehen, der unter den Schlägen Benareks starb. Ja, der Herr Staatsanwalt hat hier einen Beweisantrag gestellt, nachdem Sie bekunden könnten, dass der Angeklagte Benarek auf dem Strafblock 11 in Birkenau mehrere Häftlinge totgeschlagen habe. Das stimmt wohl nicht. Je n'étais dans le bloc 11 que du mois de novembre 1943 au mois de mai 1944. Toutefois, je puis dire que la réputation de Benarek était quelque chose de bien établi au camp. Et ce qu'il a pu faire auparavant, évidemment, je ne puis le dire. Ich möchte sagen, dass, betonen, dass ich in dem Block 11 nur vom November 1943 bis Mai 1944 war. Und der Ruf, den Benarek da hatte, der war schon ganz fest. Aber was also da geschehen sein kann, das kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht selbst gesehen. Ja. Je peux simplement dire que pendant notre séjour, il y a, ça m'a été rappelé par Altman, il y a un violoniste de réputation mondiale qui est mort à l'intérieur de ce bloc 11. Ich kann nur sagen, dass während dieser Zeit, und da wurde mein Gedächtnis ist aufgefrischt worden von Altman, ein international berühmter Violinvirtuose in dem Block 11 gestorben ist. Haben Sie das miterlebt? J'étais dans les camps, j'étais présent à cette époque, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Ich war in dem Lager und zu jener Zeit, aber ich habe ihn persönlich nicht gesehen. Haben Sie damals im Lager etwas davon gehört, dass dieser Mann gestorben ist? Bien sûr. Ja, damals. Gewiss. Bien Im sûr. Lager. Gewiss. Bien sûr. Und je me souviens d'ailleurs de lui. Je me souviens de la personne. Ich erinnere mich an ihn auch noch. Ich erinnere mich noch an seine Person. Und wie je me rappelle simplement pas les conditions exactes dans lesquelles il est mort. Ich erinnere mich nur nicht an die genauen Umstände, unter denen er gestorben ist. Wie hieß denn dieser Mann? si vous permettez, je darf ich mal nachschauen, wenn Sie gestatten. Ja, haben Sie damals seinen Namen gewusst? Non. Damals Nein. wussten Sie nicht. Personne, j'avais 18 ans à l'époque. Ich war damals 18 Jahre et alt. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de survivre. Ich hatte nur einen Gedanken, einen Wunsch, und das war zu überleben. Ja, also Peter, haben... son nom était ici, voilà ce que dit Erich Altmann. Hier starb der bekannte Geiger Peter Dibbenhoff. Er konnte sich kaum noch auf den Füßen halten, aber er wollte leben, wollte durchhalten. Ja, ja. Sie haben das damals gehört? Je me souviens qu'un jour il n'était plus là. Ich erinnere mich bloß, dass eines Tages er eben nicht mehr da war. In quelle condition, évidemment, exact, il est mort, je ne peux vous le dire. Die genauen Umstände, unter denen er gestorben ist, kann ich nicht sagen. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichtsbeschefs? Herr Schaffer, Sie sagten vorhin, Bettnerek habe Sie, diese Gruppe von 50 Franzosen, wohl aus rassischen Gründen verfolgt. Permettez, nous n'étions pas que des Français. Il y avait de tout. Entschuldigen Sie bitte, wir waren durchaus nicht nur Franzosen, da war alles drin. Aber waren denn diese Gruppe von 50 Personen im Wesentlichen aus jüdischen Häftlingen zusammengesetzt? Ausschließlich. Ausschließlich. Und in welcher Weise haben Sie denn erkannt, dass Bettnerek diese 50 Personen aus rassischen Gründen verfolge? Hat er das irgendwie zum Ausdruck gebracht? Non, das hat, daran hat es nicht gemangelt. Ces expressions envers nous étaient d'une violence extrême. Hatte denn Ihnen die, daran hat es nicht gemangelt. Seine Ausdrücke uns gegenüber waren von äußerster Heftigkeit. Können Sie solche Ausdrücke noch zitieren? C'est le langage dans les camps était très particulier. Die Lagersprache war assez forte et très imagée. Les expressions, notamment en langue polonaise, comme Skurvacine et autres, étaient très courants. Et pratiquement tout le monde était traité de ce nom, par Bettnerek en particulier. Die Lagersprache, die war sehr eigenartig. Non, elle était, mettons, vulgaire. Enfin. Ja, also sehr, sehr ordinär, sehr vulgär. Und der Ausdruck, quelle était cette expression? Une expression polonaise. Das ist also ein polnischer Ausdruck und jeder wurde, glaube ich, den, wie heißt der? Skurvacine. Enfin, Skurvacine, also ich weiß nicht, da müsste man einen Polen fragen. Mit dieser, also jeder von uns wurde von Bettnerek mit diesem Ausdruck tituliert. Skurvacine. Das wird wohl Schwein heißen, nicht? Stimmt's, Bettnerek? Wie heißt das? Diesen Ausdruck da, Skurvacine oder so ähnlich? So. Naja. Ich habe keine Frage. Keine Frage mehr. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie seien nur bis Mai 44 im Block 11 gewesen. Ja. Wo kamen Sie denn anschließend hin? Nach Bobrek. Wohin? Nach Bobrek. Bobrek. Ein anderes Lager. Oui. Bobrek, c'était une usine. Wo die Fabrik gebaut wurde. C'est ça. Und da hatten Sie da auch einen Block L-Listen. Oui. Und hat er sich auch so benommen wie Bettnerek? Absolut pas. Nein, gar nicht. Keine wie war es denn dort? Schildern Sie uns das doch mal. Vivable. Dort j'ai survécu. Dort konnte man leben. Dort bin ich am Leben geblieben. Si nous avons survécu. Je le dois essentiellement à ces conditions particulières qui ont régné dans les camps de Bombrek, qui étaient tout de même vivables. Wenn ich am Leben geblieben bin, dann verdanke ich das nur den besonderen Umständen, die in dem Lager von Bobrek herrschten. Dort konnte man leben. Noch überleben. Überleben, ja, noch vivable, muss er wieder. Also der Block Älteste war nicht so. Absolut pas. Ja. Keineswegs. Dann noch etwas ist mir nicht ganz klar geworden. Sie sagten, Sie waren 2 bis 3 Tage in Quarantäne. Wie? Und da seien Sie sehr hart geprüft worden, Wie? Wer zur Arbeit geeignet sei. C'est ça. Wer machte denn das? Je ne saurais vous le dire avec exactitude. C'était en présence de garde SS. Nous sommes arrivés de Chopinitz. Also ob der Erste dabei war, wissen Sie nicht. Das weiß ich. Je ne saurais vous le dire avec précision. Das kann ich nicht genau sagen. Je sais simplement que lorsque un soir on nous a embarqué à Chopinitz, nous connaissions l'existence d'Auschwitz. Et on nous avait dit, et nous avions évidemment une crainte d'être amenés à Auschwitz. Alors, pour nous rassurer, on nous a dit, non, vous n'allez pas à Auschwitz, vous allez à Birkenau. Eines Abends hat man uns von Chopinitz weggeführt. Wir hatten alle Angst, nach Auschwitz zu gehen. Und um uns zu beruhigen, sagte man zu uns, nein, Sie kommen ja gar nicht nach Auschwitz, Sie kommen nach Birkenau. Nous ignorons à l'époque que Birkenau était en fait que l'arrière-plan d'Auschwitz qui était pire que Auschwitz même. Wir wussten zu der Zeit ja nicht, dass Birkenau sozusagen das Hinterzimmer von Auschwitz und noch ärger als Auschwitz selber war. Et mon arrivée dans la quarantaine correspond probablement à l'époque la plus pénible de mon séjour dans les camps de concentration. Meine Ankunft in der Quarantäne entspricht wohl dem schmerzlichsten, leidvollsten, dem leidvollsten Zeitraum meines Aufenthaltes en in dem Konzentrationslager. En fait, nous étions tatoués, c'est-à-dire que nous recevions notre numéro d'immatriculation seulement en novembre 43. C'est-à-dire que de 42 à 43, nous n'étions pas immatriculés, nous n'avions pas de tatouages sur les bras comme nous l'avions à Birkenau. Wir haben also erst im November 1943 unsere Tätowierung, nämlich unsere Nummer, empfangen. Das heißt also, dass wir in der Zeit vorher eigentlich gar nicht richtig eingetragen waren, weil wir unsere Tätowierung noch nicht hatten. Und was wurden aus denen, die bei der Überprüfung sich nicht als arbeitsfähig erwiesen? Ils ont disparu, sont morts dans les sélections ultérieures qui ont eu lieu. Ou alors, carrément, ils étaient gazés et brûlés. Sie sind verschwunden, die sind dann entweder umgekommen in den weiteren Selektionen, die stattgefunden haben, oder sie wurden vergast. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt. Herr Schaffer, können Sie uns das Buch von Herrn Altmann überlassen? Natürlich. Ja. Und ja. Wissen Sie, wann Herr Altmann wieder nach Frankreich zurückkommen wird? Je crois au mois de février, au mois de mars au plus tard. Ja. Ich glaube im Februar und spätestens im März. Würden Sie ihm bitte sagen, wenn er zurückkommt, dass er sich bei uns nochmal melden möchte? Il le fera certainement avec plaisir. Das wird er sicher gerne tun. Wo befindet sich eben Herr Altmann zurzeit? En voyage d'affaires en Amérique. Geschäftsreise in Amerika. Keine Frage mehr, das ist seitens der Staatsanwaltschaft, Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Stolding II, Herr Rechtsanwalt, Eggert ist nicht mehr da. Wie ist es, Bednarek, wollen Sie noch etwas dazu sagen? Nein, das ist nicht wahr, was hier behauptet wurde. Was ist denn nicht wahr? Was hier der Zeuge über mich ausgesagt hat. Puis-je poser une question à l'accusé, s'il vous plaît? Darf ich dem Angeklagten eine Frage stellen? Vous ne vous souvenez pas des coups que vous m'avez donnés personnellement avec votre canne? Sie erinnern Sie sich nicht mehr an die Schläge, die Sie mir persönlich mit Ihrem Stock versetzt haben? Nein, ich kann nur eins sagen, dass in der Strafkompanie nie ein Sonderkommando angekommen ist. Alle, die in die Strafkompanie gekommen sind, mussten gemeinsam zum Arbeitskommando ausmarschieren. Wir haben nie ein Kommando von Siemens, hier wie heute zum ersten Mal. Es gibt kein, in der Strafkompanie gab es keine zweierlei Gruppen. Der Angeklagte scheint an. Il semble avoir perdu de la mémoire. Scheint das Gedächtnis verloren zu haben. Le livre est ici et Siemens Schuckert existe. Nous venons de recevoir de la part de Siemens Schuckert une indemnité qui doit être fixée ce jour prochain pour tous ceux des détenus qui ont travaillé pour les commandos Siemens. L'obo-ingénieur, je voudrais aller jusqu'au bout. L'obo-ingénieur Bontius est vivant. L'ingénieur Henker est vivant. Et ils ont connu notre mode de vie dans le bloc 11. J'ai du reste des photos. Un petit moment, je vous prie. Ich möchte nur sagen, dass Simon Schuckert existiert und dass wir sogar alle, die dort gearbeitet haben, in diesen Tagen eine Entschädigung bekommen, die eben erst festgesetzt wird. Der Ingenieur Bontius lebt noch, der Ingenieur Henke lebt auch noch. Die erinnern sich noch ganz genau an unsere Lebensweise dort. Und außerdem habe ich auch Fotos. Ces photos viennent de nous être envoyées par l'ingénieur Henke. Diese Fotos hat uns Ingenieur Henke vor kurzem eingeschickt. Wo sind die Fotos aufgenommen? A Bobrek. In Bobrek. In Bobrek. Aber irgendwelche präzise Kenntnis darüber, dass Ihre Abteilung in Block 11 untergebracht war, hat die auch der Ingenieur? Ingenieur Bontius est certainement au courant, bien sûr. Der Ingenieur Bontius weiß das sicherlich. Et Ingenieur Bontius, c'est lui personnellement qui avait demandé que nous bénéficions d'un traitement particulier. Denn es war ja Ingenieur Bontius persönlich, der darum gebeten hat, dass wir eine Sonderbehandlung bekommen. Eine bessere Behandlung. Enfin, ja. Le fait d'être, que nous sommes arrivés dans le bloc 11 est irréfutable et ne souffre d'aucun doute. Enfin, die Tatsache, dass wir im Block 11 angekommen sind, ist unwiderleglich und über jeden Zweifel erhaben. Ja. Herr Rechtsanwalt Dr. Stolling 2. Herr Direktor, ich möchte jetzt den Zeugen nur fragen, ob er weiß, wo der Oberingenieur Pontius wohnt und ob er seine Anschrift kennt. Je ne connais pas l'adresse de l'ingénieur Bontius. Il est à Berlin, je crois. Ich glaube, er war mais in je Berlin. Peux procurer l'adresse de l'ingénieur Henke. Ich kann aber die Adresse des Ingenieurs Henke verschaffen. Ja, dann würde ich darum bitten, dass der Zeuge vielleicht gebeten wird, dass er die Adresse dem Gericht mitteilt. Der Oberingenieur Henke, wo wohnt er? Je crois qu'il habite également à Berlin. Ich glaube, er wohnt auch in Berlin. Die nähere Anschrift haben Sie nicht? Nicht im Moment. Ja. Ist es West-Berlin? Oder, Verzeihung, West-Berlin. West-Berlin. Auch mit dem Herrn Pontius, auch West-Berlin. Wissen Sie, ob die beiden Herren heute noch bei Siemens beschäftigt sind? Je ne crois pas, vu leur âge, je crois qu'ils sont retraités actuellement. In Anbetracht Ihres Alters glaube ich das nicht, sondern glaube, dass Sie jetzt im Ruhestand sind. Ja, darf ich noch was fragen, Herr Direktor? Haben Sie sich auf diese beiden in Ihrem Entschädigungsverfahren als Zeugen bezogen? Cela n'était pas nécessaire. La documentation qui existe à Rolsen témoigne de tout mon séjour dans les camps et de tout ce que j'ai fait. Enfin, das war nicht notwendig, denn die Eintragungen, die sich in Arolsen fanden, waren Zeugnis genug für meinen Aufenthalt in dem Lager und alles, was ich dort getan habe. Wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie doch Fotografien bekommen von dem Herrn Pontius. De Monsieur Henke. Vom Herrn Henke. Vom Herrn Henke. Und woher wissen Sie, dass der Herr Pontius in Berlin lebt? Wissen Sie das von Herrn Henke? Par un camarade qui est en rapport avec l'ingénieur Henke. Das weiß ich von einem Kameraden, der mit Ingenieur Henke in Verbindung war. Ist. Ist. Ja, also Sie wären in der Lage, danach geht die Frage von dem Herrn Reichsanwalt Dr. Stolling, Sie wären in der Lage, uns die Adresse von Herrn Henke oder von Herrn Bontius noch zu schriftlich mitzuteilen. Je ferai l'impossible si cela est nécessaire. Ich werde das Möglichste tun, wenn es notwendig ist. Wissen Sie vielleicht die Vornamen noch? Dann würde ich eigene Ermittlungen nur anstellen. Non. Nein. Vornamen. Je suis persuadé qu'auprès de Siemens, on doit pouvoir retrouver facilement le nom de ces ingénieurs. Ich glaube, dass man bei Siemens die Namen dieser Ingenieure leicht erfahren könnte. Ja, stimmt, danke schön. Bitte schön, Herr Stadler. Haben Sie den Herrn Bontius oder den Herrn Henkel selbst je in Auschwitz gesehen? Bontius, oui. Bontius, ja. C'est l'ingénieur Bontius qui a fait, en quelque sorte, le choix des premières 50 personnes dans la quarantaine. Et c'était pour moi la première surprise, et je tiens tout de même à le préciser, car je ne voudrais pas qu'on puisse penser que je sois parti pris. L'ingénieur Bontius était le premier Allemand durant la guerre qui m'a vous voyé dans les camps et qui a eu une attitude strictement humaine. On était donc en droit d'attendre de la part d'un détenu tel qu'était Émile Bednarek qu'il ait au moins une attitude analogue. Or, Émile Benarek avait une attitude exactement contraire. Un moment. Ja, der Oberingenieur Pontius war derjenige, der ja die erste Auswahl im Lager getroffen hat. Und ich möchte das hier feststellen, damit man nicht glaubt, dass ich voreingenommen bin. Das war der erste Deutsche während des Krieges, dieser Oberingenieur Pontius, der eine ausgesprochen menschliche Haltung einnahm. Das hätte man ja von Bednarek ebenso erwarten können. Der hatte jedoch die genau gegenteilige Haltung. Ja, der Herr Staatsanwalt wollte aber nun, wenn ich recht verstanden habe, wissen, ob Sie einmal den Herrn Pontius im Lager selbst gesehen haben. Oui. In Birkenau. Il était dans la quarantaine, c'est lui qui a procédé à l'intérieur. Ja, bei dem Auswählen, richtig. Oui. Und nachher auch in dem Block 11. Je ne saurais pas dire s'il a pénétré dans le Block 11, mais je crois qu'il était à l'intérieur du camp. Ob in den Block 11 hineingekommen ist, das könnte ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass ins Lager gekommen war. Ja, keine Fragen mehr. Wenn keine Fragen mehr sind, Herr Zeuge, sind Sie bereit, das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen zu beschwören? Natürlich. Ja, natürlich.